Eine alte Jungfer, die am Flussufer wohnt, beschwert sich bei der Polizei über die kleinen Jungen, die vor ihrem Haus nackt baden. Der Inspektor schickt einen seiner Leute hin, der den Bengeln aufträgt, nicht vor dem Haus, sondern weiter flussaufwärts zu schwimmen, wo keine Häuser mehr sind. Am nächsten Tage ruft die Dame erneut an. Die Jungen sind noch immer in Sichtweite. Der Polizist geht wieder hin und schickt sie noch weiter flussaufwärts. Tags darauf kommt die Entrüstete erneut zum Inspektor und beschwert sich. Von meinem Dachbodenfenster aus kann ich sie mit dem Fernglas immer noch sehen. Man kann sich nun fragen, was macht die Dame, wenn die kleinen Jungen nun endgültig außer Sichtweite sind? Vielleicht begibt sie sich jetzt auf lange Spaziergänge flussaufwärts. Vielleicht genügt ihr die Sicherheit, dass irgendwo nackt gebadet wird. Eines scheint sicher, die Idee wird sie weiter beschäftigen. Und das Wichtigste an einer so fest gehegten Idee ist, dass sie ihre eigene Wirklichkeit erschaffen kann.